Auf Einladung des Instituts für Abrüstung und Frieden unter dem Außenministerium der DFRK besuchte die Delegation des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik in der Schweiz unter Leitung von Alain Guidetti, Berater für regionales Entwicklungsprogramm, vom 12. bis zum 16. Oktober die Demokratische Volksrepublik Korea. Während des Aufenthaltes tauschte die Delegation mit den Mitarbeitern des Instituts für Abrüstung und Frieden unter dem Außenministerium der DFRK und der Akademie der Gesellschaftswissenschaften Meinungen über die Fragen von gegenseitigen Interessen, wie die gegenwärtige Lage auf der koreanischen Halbinsel aus, und besichtigte das Geburtshaus des Präsidenten Kim Il-sung in Mangyongdae, das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg, den Palast der Wissenschaft und Technologie und weitere.